Jacqueline. So elegant wie ein Delfin. Sie lebte im tiefen Meer. Doch das war nicht besonders fair. Sie wollte so gern an Land, weil sie dort einen Mann gut fand. Er hieß Jean-Pierre, doch sie kam nicht aus dem Meer. Er hieß Jean-Pierre, alle Angaben ohne Gewehr. Jean-Pierre, der sah verdammt gut aus. Er sah total gut aus. Und nicht nur er, auch sein Haus. Er war erfolgreicher Bankier. In einer Menge Susi. Doch dieses Glück, das ist passé. Er wollte so gern ins Meer. Danach sehnte er sich sehr. Nach Jacqueline. Doch er hatte keine Kiemen und keine Flossen. Und jetzt ist Zeit zu waschen. Beide die Idee, zu zwei Chirurgen zu gehen. Er wollte Flossen und sie Beine. Sie dachten, das wird wunderschön. Doch als sie sich dann sahen, da fängt das Theater nochmal von vorne an. Jean-Pierre, der lebte jetzt nicht mehr. Lebte jetzt an Land. Doch sie liebte dich so sehr. Jacqueline und Jean-Pierre. Das Leben ist nicht fair.